Abschnitt 4 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, eine neue Bekanntschaft. Die Erzählung des wandernden Schauspielers. Eine unangenehme Störung und ein unerfreuliches Zusammentreffen. Herr Pickwick war in Sorgen wegen des ungewöhnlich langen Ausbleibens seiner zwei Freunde, und ihr geheimnisvolles Benehmen während des ganzen Morgens trug keineswegs dazu bei, sie zu vermindern. Umso größer war seine Freude, als er sie wieder ins Zimmer treten sah, und nun ging es an ein Fragen, was ihn so lang ihrer Gesellschaft beraubt hätte. Herr Snodgrass schickte in Beantwortung dieser Fragen sich eben an, eine getreue, umständliche Erzählung der Begebnisse des Tages zu beginnen, als er plötzlich innehielt, denn er bemerkte, dass außer Herrn Tubman auch noch ihr Reisegefährte von gestern und ein zweiter Fremder von gleich wunderlichem Äußern zugegen wären. Der Letztere war ein Mann, dessen fahles Gesicht und eingesunkene Augen die Spuren von Kummer trugen, während das straffe, schwarze Haar, das ihm wirr über die Stirne herunterhing, die von Natur schon genug markierten Züge nur noch auffallender machte. Seine stechenden Augen hatten einen fast unnatürlichen Glanz, seine Backenknochen traten stark hervor und sein Unterkiefer war so lang und hager, dass man hätte glauben können, seine Züge wären durch Muskelanstrengung für einen Augenblick kontrahiert, wenn nicht der halb geöffnete Mund und der unbewegliche Ausdruck verkündet hätten, dass dies das natürliche Aussehen des Mannes sei. Um seinen Hals war eine dichte grüne Binde geschlungen, deren breite Enden über die Brust herunterhingen und sogar noch durch die Knopflöcher seiner alten Weste hervorsahen. Außerdem trug er noch einen langen schwarzen Überrock, weite braune Beinkleider und große, ziemlich schadhafte Stiefeln. Herrn Winkles Blick fiel zuerst auf diese nicht sehr einladende Erscheinung, als Herr Pickwick mit ausgestreckter Hand auf ihn zuging und ihm den Fremden mit der Meldung »Ein Freund von unserem Freunde hier« vorstellte. »Wir haben diesen Morgen in Erfahrung gebracht«, fuhr er fort, »dass unser Freund mit dem hiesigen Theater in Verbindung steht, obgleich er nicht wünscht, dass es allgemein bekannt werde, und gegenwärtiger Herr ist gleichfalls ein Schauspieler. Er war eben im Begriff, uns mit einer kleinen Theateranekdote zu erfreuen, als Sie eintraten.« »Ein wahres Anekdotenbuch«, sagte der Grünrock von gestern in leisem, vertraulichem Tone, indem er auf Herrn Winkle zuging. »Possierlicher Bursche, bloß Figurant, kein eigentlicher Schauspieler, wunderlicher Mensch. Unglück aller Art kennt ihn nur unter dem Namen Trübsinniger Jemmy.« Herr Winkle und Herr Snodgrass bekomplimentierten den Herrn, der ihnen als der trübsinnige Jemmy bezeichnet war, höflich, riefen nach Branntwein und Wasser, um es der übrigen Gesellschaft gleichzutun, und setzten sich an den Tisch. »Nun, Sir«, begann Herr Pickwick, »wollen Sie uns das Vergnügen machen, in dem, was Sie uns zu erzählen beabsichtigten, fortzufahren?« Der Trübsinnige nahm eine schmutzige Papierrolle aus seiner Tasche und wandte sich mit einer Grabesstimme, die mit seiner äußeren Erscheinung in vollem Einklange stand, an Herrn Snodgrass, der eben sein Notizbuch zur Hand genommen hatte. »Sind Sie der Dichter?« »Ich versuche mich bisweilen in poetischen Leistungen«, versetzte Herr Snodgrass, etwas verblüfft über diese plötzliche Frage. »Ah, Poesie ist für das Leben, was die Lichter und Musik für die Bühne. Nimmt man dem einen seinen falschen Glanz und der anderen ihre Illusionen, bleibt dann in der Wirklichkeit noch etwas, für das man sich abmühen möchte?« »Sehr wahr, Sir«, versetzte Snodgrass. vor den Lampen des Proszeniums sitzen, fuhr der Trübsinnige fort, heißt so viel als ein großartiges Hofgepränge schauen und die seidenen Gewänder der prachtliebenden Menge bewundern. Hinter ihnen sein ist gleichbedeutend mit dem Verfertigen all dieses Prunks, wobei man unbeachtet bleibt und wo niemand sich kümmert, ob die armen Unglücklichen schwimmen oder sinken, leben oder Hunger starben, wie es gerade das Schicksal fügt. »Sie haben da wohl recht«, entgegnete Herr Snodgrass, denn das eingesunkene Auge des Trübsinnigen ruhte auf ihm und er fühlte die Notwendigkeit, etwas zu sagen. »Weiter, Jemmy«, sagte der spanische Reisende, »nicht alles ins Tragische, kein Lamentieren, frisch, munter.« »Wollen Sie nicht ein Glas einschenken, ehe Sie anfangen, Sir?«, fragte Herr Pickwick. Der Trübsinnige fasste diesen Wink auf, mischte sich ein Glas Grog, schluckte langsam die Hälfte hinunter, öffnete dann seine Papierrolle und begann die folgende Geschichte, welche sich in den Clubakten mit der Aufschrift »Erzählung des wandernden Schauspielers« vorfand, halb lesend, halb aus dem Gedächtnis vortragend. Viertes Kapitel. Die Erzählung des wandernden Schauspielers. Es ist nichts Außerordentliches, ja nicht einmal etwas Ungewöhnliches an dem, was ich jetzt erzählen will, begann der Trübsinnige. Mangel und Krankheit sind in manchen Lebenslagen etwas zu Alltägliches, um mehr Aufmerksamkeit zu verdienen, als ihnen bei den gewöhnlichsten Wechselfällen des menschlichen Lebens gezollt wird. Ich habe die folgenden kurzen Notizen gesammelt, weil ich den Mann, von dem ich rede, vor einigen Jahren sehr gut kannte. Ich war Augenzeuge, wie er immer tiefer und tiefer sank, bis er zuletzt jenes Übermaß von Elend erreichte, von dem er sich nicht wieder erhob. Der Mann, von dem ich erzähle, war ein Schauspieler, der in den niedrig-komischen Rollen auftrat und hatte sich wie so viele seines Berufes dem Trunke ergeben. In seinen besseren Tagen, als er noch nicht durch Ausschweifungen geschwächt und durch Krankheit heruntergesunken war, hatte er gute Einnahme, die ihm bei einem geordneten Lebenswandel mehrere, freilich nicht viele, Jahre lang geblieben wären, denn solche Leute starben entweder frühzeitig oder verlieren durch übermäßige Anstrengung die körperlichen Fähigkeiten bald, von denen allein die Subsistenz abhängt. Seine Leidenschaft beherrschte ihn in dem Grade, dass man ihn in kurzer Zeit für die Rollen, in denen er etwas leisten konnte, unbrauchbar fand. Das Wirtshaus hatte einen Zauber für ihn, dem er nicht widerstehen konnte. Krankheit ohne Pflege und Armut ohne Hoffnung mussten ebenso gewiss ein Los werden als der Tod, wenn er bei seinem Laster beharrte. Dennoch ließ er nicht davon. Und die Folgen lassen sich denken. Er konnte kein Engagement mehr finden und war brotlos. Jeder, der nur einigermaßen mit dem Schauspielerwesen bekannt ist, weiß, welche Menge armer Schlucker sich gewöhnlich im Gefolge einer größeren Bühne befindet. Keine ordentlich angenommenen Schauspieler, sondern Tänzer, Statisten, Gaukler und so weiter, welche für eine bestimmte Pantomime oder Lokalposse, die gerade im Schwunge ist, angenommen und dann wieder entlassen werden, bis wieder ein gewichtiges Stück gegeben wird, bei dem man ihrer Dienste aufs Neue bedarf. Zu diesem musste unser Schauspieler seine Zuflucht nehmen. Er setzte jeden Abend auf irgendeinem kleinen Theater die Stühle und erwarb sich dadurch einige Schillinge wöchentlich, die er seiner alten Leidenschaft opferte. Aber auch diese Erwerbsquelle versiegte bald. Seine Ausschweifungen verschlungen zu viel von seinem Erwerbe, um auch nur für die geringsten Bedürfnisse etwas übrig zu lassen, und er war nahe daran zu verhungern. Er borgte bisweilen einem alten Bekannten eine Kleinigkeit ab oder trat auf irgendeinem Winkeltheater der gemeinsten Art auf. aber was er erhielt, wanderte treulich den gleichen Weg. So hatte er sich länger als ein Jahr herumgetrieben, ohne dass man wusste, wie. Als ich ihn auf einem der Theater an der Surrey-Seite des Flusses, wo ich gerade ein kurzes Engagement hatte, plötzlich wieder zu Gesicht bekam. Er war mir auf einige Zeit aus den Augen gekommen, denn ich hatte das Land durchreist, während er sich in den Winkeln Londons herumtrieb. Da klopfte er mir eines Abends auf die Schulter, als ich eben im Begriffe war, das Schauspielhaus zu verlassen. Nie werde ich den zurückschreckenden Anblick vergessen, der sich meinen Augen darbot, als ich mich umwandte. Er war in die Tracht seines Handwerks gekleidet und stand in der ganzen Abgeschmacktheit eines Hanswurstanzuges vor mir. Die Gespenster im Todestanze, die fürchterlichsten Gestalten, die je der Pinsel des geschicktesten Malers auf die Leinwand zauberte, waren nicht halb so entsetzlich anzusehen. Sein aufgedunsener Leib und seine hageren Beine, deren Missgestalt durch die Narrenkleidung erst recht hervorgehoben wurde, die gläsernen Augen, welche gegen das hochaufgetragene Weiß, womit er sein Gesicht beschmiert hatte, fürchterlich abstachen. Der grotesk aufgeputzte, krampfhaft zitternde Kopf und die langen, mit Kreide bemalten, fleischlosen Hände. Alles gab ihm ein grässliches, unnatürliches Aussehen, von dem man sich nicht wohl eine Vorstellung machen kann und an das ich mich bis auf diesen Tag nur mit Schaudern erinnere. Seine Stimme war hohl und zitternd, als er mich beiseite nahm und mir in gebrochenen Worten ein langes und breites von Krankheit und Entbehrungen vorschwatzte, wobei er wie gewöhnlich mit der dringenden Bitte schloss, ihm eine Kleinigkeit vorzustrecken. Ich gab ihm ein paar Schillinge in die Hand und als ich mich umdrehte, hörte ich das schallende Gelächter, welches durch sein Auftreten auf den Brettern hervorgerufen wurde. Einige Tage darauf legte mir eines Abends ein Knabe ein schmutziges Papierschnitzel in die Hand, worauf mit Bleistift einige Worte gekritzelt waren, aus denen hervorging, dass der Mann gefährlich krank sei und mich ersuche, ihm nach der Darstellung da und da, ich habe den Namen der Straße vergessen, nicht weit vom Schauspielhause zu besuchen. Ich versprach zu kommen, sobald ich könnte, und kaum war der Vorhang gefallen, als ich meinen traurigen Weg antrat. Es war spät, denn ich hatte im letzten Stücke gespielt, und da es ein Benefiz gewesen, so hatten die Vorstellungen ungewöhnlich lang gedauert. Es war eine finstere, traurige Nacht. Ein nasskalter Wind trieb den Regen heftig gegen Fenster und Haustüren. Das Wasser hatte sich in den schmalen, wenig besuchten Gässchen zu Sümpfen angesammelt, und da das Ungestüm des Windes die wenigen Lampen, welche hin und wieder angebracht waren, ausgelöscht hatte, so war der Spaziergang nicht nur sehr mühsam, sondern auch höchst unsicher. Doch hatte ich glücklicherweise den rechten Weg eingeschlagen und fand endlich nicht ohne Schwierigkeiten das bezeichnete Haus. Ein Kohlenmagazin mit einem oberen Stock, in dessen Hinterzimmer der Mann lag, dem mein Besuch bestimmt war. Ein kläglich aussehendes Weib, die Frau des Unglücklichen, empfing mich auf der Treppe, führte mich mit den Worten, er sei eben in eine Art Schlummer gefallen, leise ins Krankenzimmer und stellte mir einen Stuhl vor das Bett. Der Kranke hatte das Gesicht gegen die Wand gekehrt, und da er meinen Eintritt nicht gewahr wurde, so blieb mir Muße, das Zimmer zu betrachten, in welchem ich mich befand. Er lag in einem alten Bettgestelle, welches den Tag über zurückgeschlagen werden konnte. Die zerlumpten Überreste eines buntscheckigen Vorhanges umschlossen den oberen Teil des Bettes, um den Wind abzuhalten, welcher das unbehagliche Gemach frei durchstrich, indem er durch die zahlreichen Spalten der Türe eindrang und die Lappen fortwährend hin und her bewegte. In einem rostigen, freistehenden Becken glimmte ein mattes Kohlenfeuer, und vor demselben stand ein alter, dreieckiger, beschmutzter Tisch mit Arzneifläschchen, einem zerbrochenen Glas und einigen anderen Gerätschaften. In einem Bette auf dem Boden schlief ein kleines Kind, und neben ihm auf dem Stuhle saß die Frau. Auf zwei Simsbrettern an der Wand stunden einige Schüsseln, Teller und Tassen, und unter denselben hingen ein paar Bühnenschuhe und zwei Rapiere. Außer einigen Bündeln alter Lumpen, welche unordentlich in den Winkeln lagen, war sonst nichts im Zimmer zu erblicken. Ich hatte Zeit gehabt, dieses Inventar zu entwerfen und die schweren Atemzüge und fieberischen Zuckungen des Kranken zu beobachten, ehe dieser meiner Gegenwart gewahr wurde. Bei den unaufhörlichen Versuchen, seinen Kopf in eine gute Lage zu bringen, streckte er seine Hand aus dem Bett und bekam die meinige zu fassen. Er schrak empor und starrte mir ins Gesicht. »Herr Hutley, John«, sagte sein Weib, »Herr Hutley, nachdem du diesen Abend geschickt hast, wie du weißt.« »Ach«, rief der Kranke mit seiner Hand über die Stirn fahrend, »Hutley, Hutley, lass mich sehen.« Er schien seine Gedanken auf einige Sekunden sammeln zu wollen, dann fasste er mich heftig beim Handgelenke und sagte, »Verlass mich nicht, alter Freund. Sie will mich ermorden, ich weiß, sie will mich umbringen.« »Ist er schon lange so?«, fragte ich mit einem Blick auf sein weinendes Weib. »Seit gestern Abend«, antwortete sie. »John, John, kennst du mich nicht?« »Lass sie nicht her«, sagte der Mann mit einem Schauder, als sie sich über ihn hinbeugte. »Jage sie fort, ich kann sie nicht neben mir dulden.« Er starrte sie wild und mit einem Blicke tödlicher Angst an und flüsterte mir dann ins Ohr, »Ich schlug sie, ja, ich schlug sie gestern und schon manches Mal. Ich gab sie dem Hungertode preis und das Kind auch. Und nun ich schwach und hilflos bin, will sie mich dafür ermorden, ich weiß es. Hättest du ihr Jammergeschrei gehört wie ich, du wüsstest es auch. Halte sie fern!« Er ließ meine Hand los und sank erschöpft aufs Kissen. Ich wusste nur zu wohl, was dieses alles zu bedeuten hatte. Hätte ich einen Augenblick im Zweifel sein können, so würde mich ein Blick in das blasse Gesicht und auf die abgezehrte Gestalt des Weibes hinlänglich von der Sachlage unterrichtet haben. »Gehen Sie lieber beiseite«, sagte ich zu dem armen Geschöpfe. »Sie können doch nichts für ihn tun. Vielleicht wird er ruhiger werden, wenn er sie nicht mehr sieht.« Sie ging ihrem Manne aus dem Gesichte. Er eröffnete nach wenigen Sekunden seine Augen und sah mich ängstlich um. »Ist sie fort?«, fragte er hastig. »Ja, ja«, antwortete ich, »sie wird dir nichts zuleide tun.« »Ich will dir was sagen, Jem«, versetzte der Kranke mit leiser Stimme, »sie tut mir etwas zuleide. Es liegt in ihren Augen etwas, was eine so fürchterliche Angst in mir hervorbringt und was mich wahnsinnig macht. Die ganze Nacht über waren ihre großen, stieren Blicke und ihr bleiches Gesicht hart vor mir. Wohin ich mich wandte, wandten auch sie sich. Und so oft ich aus dem Schlafe auffuhr, stand sie neben meinem Bette und starrte mich an. Er zog mich näher zu sich, als er in einem tiefen, zitternden Tone flüsterte, »Jem, sie muss ein böser Geist sein, ein Teufel. Ich weiß es, sie ist es. Wäre sie ein Weib, so müsste sie schon lange tot sein. Ein Weib kann nicht tragen, was sie getragen hat.« Ich schauderte bei dem Gedanken an die lange Reihe von Grausamkeiten und Misshandlungen, welche vorhergegangen sein mussten, um bei einem solchen Menschen einen solchen Eindruck hervorzubringen. Ich wusste nichts zu erwidern, denn wer konnte dem Verworfenen, den ich vor mir hatte, Hoffnung oder Trost geben? Ich saß über zwei Stunden bei ihm, während er vor Schmerzen und Ungeduld ächzend unaufhörlich seine Arme hin und her warf und sich immer wieder von der einen Seite auf die andere umwandte. Endlich verfiel er in eine Art von bewusstlosem Halbschlummer, in dem der Geist unruhig von Vorstellung zu Vorstellung, von Ort zu Ort wandert, ohne die leitende Hand der Vernunft und ohne die Fähigkeit, sich von einem unbeschreiblichen Gefühle vorhandenen Leidens loszumachen. Da ich aus seinen Delirien entnahm, dass dies bei ihm der Fall und alle Wahrscheinlichkeit vorhanden war, das Fieber werde sich vor der Hand nicht mehr steigern, so entfernte ich mich, indem ich dem bedauernswürdigen Weibe versprach, am nächsten Abende meinen Besuch zu wiederholen und nötigenfalls die Nacht über bei dem Kranken zu wachen. Ich hielt mein Versprechen. Die letzten 24 Stunden hatten aber eine furchtbare Veränderung hervorgebracht. Die Augen, obgleich tief eingefallen und schwer, leuchteten mit einem entsetzlichen Glanze. Die Lippen waren vertrocknet und an manchen Stellen aufgesprungen. Die trockene, harte Haut fühlte sich glühend heiß an und in dem Gesichte des Kranken lag ein beinahe gespenstischer Ausdruck wilder Angst, welcher die Verheerungen der Krankheit noch stärker hervorhob. Das Fieber hatte seinen höchsten Grad erreicht. Ich setzte mich wie gestern Abend an sein Bette und hier vernahm ich stundenlang Töne, welche das fühlloseste Herz tief hätten ergreifen müssen, die furchtbaren Phantasien eines Sterbenden. Wie ich vom Arzte vernommen, war keine Hoffnung mehr vorhanden. Ich saß an seinem Sterbebette. Ich sah die abgezehrten Glieder, welche noch kurz zuvor zur Belustigung eines rohen Haufens verdreht worden waren, sich unter den Martern der Fieberglut krümmen. Ich hörte das schrille Gelächter des Harlekins gemischt mit dem leisen Röcheln des Sterbenden. Es ist ergreifend, den Geist zu den gewöhnlichen Beschäftigungen in den Tagen der Gesundheit zurückkehren zu sehen, während der Körper schwach und hilflos daliegt. Aber wenn diese Beschäftigungen von der Art sind, dass sie Zuständen, die eine ernste und feierliche Stimmung in uns hervorrufen, geradezu entgegenlaufen, so geht dieser Eindruck noch unendlich tiefer. Die Bühne und die Schenke waren die Hauptschauplätze, auf denen sich die Fantasie des irren Elenden erging. Es war Abend, bildete er sich ein. Er musste auftreten. Es war spät und er durfte keinen Augenblick mehr säumen. Warum hielten sie ihn zurück und ließen ihn nicht gehen? Seine Einnahme stand auf dem Spiel. Er musste gehen. Nein, sie wollten ihn nicht fortlassen. Er barg sein Gesicht in seine glühenden Hände und beklagte seine Schwäche und die Grausamkeit seiner Feinde. Eine kurze Pause und er keuchte einige elende Reimereien hervor, die letzten, die er auswendig gelernt hatte. Er richtete sich im Bette auf, streckte seine welken Arme in die Höhe und wand sich in seltsamen Krümmungen hin und her. Er spielte, er war auf der Bühne. Ein minutenlanges Stillschweigen und er murmelte den Schlussreim eines Trinkliedes. Endlich hatte er die Schenke wieder erreicht. Wie heiß war es in dem Zimmer. Er war krank gewesen, sehr krank. Aber jetzt fühlte er sich wieder wohl und glücklich. Füllet sein Glas auf. Wer schlug es ihm vom Munde weg? Es war derselbe Feind, der ihn vorhin verfolgt hatte. Er fiel auf sein Kissen zurück und jammerte laut. Eine kurze Pause der Vergessenheit und er wanderte durch ein ermüdendes Labyrinth niederer, gewölbter Zimmer. So nieder bisweilen, dass er auf allen Vieren fortkriechen musste. Es war eng und dunkel und mit jeder Wendung des Weges stieß ihm ein neues Hindernis auf. Er sah Insekten, hässliches Gewürm mit Augen, welche ihn anstierten und den ganzen Raum anfüllten. Fürchterlich schimmernd durch die dichte Finsternis, Wände und Decke wimmelten von Ungeziefer. Das Gewölbe dehnte sich ins Ungeheure. Fürchterliche Gestalten schwebten auf und nieder und unter ihnen bekannte Gesichter, grässlich verzerrt. Sie brannten ihn mit glühenden Eisen und umschnürten seinen Kopf mit Stricken, bis das Blut herausspritzte. Er kämpfte fürchterlich um sein Leben. Nach einem solchen Anfalle, währenddessen ich ihn mit Mühe im Bette festhielt, sank er in eine Art von Schlummer. Von langem Wachen und von der Anstrengung überwältigt waren mir für einige Minuten die Augen zugefallen, als ich an einem heftigen Schlag auf meine Schulter erwachte. Er hatte sich aufgerichtet und saß im Bette. Eine fürchterliche Veränderung war auf seinem Gesichte vorgegangen, aber das Bewusstsein war zurückgekehrt, denn er kannte mich augenscheinlich. Das Kind, welches durch sein Irrereden lange Zeit eingeschüchtert gewesen, stand von seinem Bettchen auf und lief weinend zu seinem Vater. Die Mutter nahm es eilends auf den Arm, damit er ihm in der Raserei kein Leid zufüge. Aber durch die Veränderung seiner Züge erschreckt, blieb sie regungslos stehen. Er krallte sich krampfhaft in meine Schulter ein und machte einen verzweifelten Versuch zu sprechen, während er sich mit der anderen Hand vor die Brust schlug. Es war vergeblich. Er streckte die Hände gegen die seinigen aus und machte einen zweiten gewaltsamen Versuch. Noch ein Röcheln in der Kehle, ein Blitzen im Auge, ein kurzer, unterdrückter Seufzer, und der Unglückliche sank aufs Kissen zurück. Er war tot. Es würde uns das größte Vergnügen machen, Herrn Pickwicks Ansicht über die vorhergehende Erzählung mitzuteilen, und wir wären zweifellos in der Lage, es tun zu können, hätte nicht ein ganz unglücklicher Zufall sein Veto da reingesprochen. Herr Pickwick hatte das Glas niedergestellt, welches er während des letzten Abschnittes der Erzählung in der Hand gehalten und war eben im Begriffe zu sprechen. Wirklich hatte er, um uns auf Herrn Snodgrass Gedenkbuch zu berufen, bereits den Mund geöffnet, als der Kellner eintrat und einige Herren anmeldete. Es lässt sich denken, dass Herr Pickwick eben auf dem Punkte stand, einige Bemerkungen, welche, wenn auch nicht die Themse, doch die Welt erleuchtet haben würden, kundzugeben, als er auf diese Art unterbrochen wurde. Denn er starrte dem Kellner ins Gesicht und ließ dann seine Augen die Runde in der Gesellschaft machen, als wünsche er nähere Aufklärung über die Gemeldeten. »Oh«, sagte Herr Winkle aufstehend, »einige Freunde von mir, führen Sie dieselben herein. Sehr angenehme Gesellschaften«, fügte Herr Winkle hinzu, nachdem sich der Kellner entfernt hatte. »Offiziere vom 97. Regiment, deren Bekanntschaft ich diesen Morgen auf eine etwas seltsame Weise gemacht habe. Sie werden mit Ihnen zufrieden sein.« Herrn Pickwicks Gleichmut war plötzlich wieder hergestellt. Der Kellner kehrte zurück und führte drei Herren ins Zimmer. »Lieutenant Templeton«, sagte Herr Winkle, »Lieutenant Templeton, Herr Pickwick, Dr. Payne, Herr Pickwick, Herr Snodgrass, den Sie bereits gesehen haben, mein Freund Herr Tupman, Dr. Payne, Dr. Slammer, Herr Pickwick, Herr Tupman, Dr. Slam«. Hier hielt Herr Winkle plötzlich inne, denn auf dem Gesicht des Herrn Tupmans und des Doktors war eine seltsame Bewegung sichtbar. »Ich habe diesen Herrn schon einmal getroffen«, sagte der Doktor mit starker Betonung. »Wirklich?«, versetzte Herr Winkle. »Und diese Person auch, wenn ich mich nicht irre«, sagte der Doktor, einen prüfenden Blick auf den grün gekleideten Fremden werfend. »Ich glaube, ich ließ an diese Person gestern Abend eine dringende Einladung ergehen, welche dieselbe ablehnen zu müssen vermeinte.« Bei diesen Worten warf der Doktor einen stolzen, verächtlichen Blick auf den Fremden und flüsterte seinem Freund Lieutenant Templeton in die Ohren. »Wie? Ist's Ihnen ernst?«, sagte dieser, nachdem er das Geflüster vernommen hatte. »Mein vollkommener Ernst«, versetzte Dr. Slammer. »Sie müssen ihm auf der Stelle einen Fußtritt geben«, murmelte der Eigentümer des Feldstuhles mit großer Wichtigkeit. Seien Sie ruhig, Payne, vermittelte der Lieutenant. Erlauben Sie mir gütigst die Frage, mein Herr, sagte er, sich an Herrn Pickwick wendend, welcher sich durch dieses höchst unhöfliche Zwischenspiel sehr beleidigt fühlte. Wollen Sie mir gütigst die Frage erlauben, mein Herr, ob diese Person zu Ihrer Gesellschaft gehört? Nein, mein Herr, erwiderte Herr Pickwick, er ist unser Gast. Er ist ein Mitglied Ihres Clubs, oder irre ich mich, sagte der Lieutenant. Nein, gewiss nicht, antwortete Herr Pickwick. Und trägt er nie Ihre Clubknöpfe? Fragte der Lieutenant weiter. Nein, nie, versetzte der erstaunte Herr Pickwick. Lieutenant Templeton wandte sich an Dr. Slammer mit einem kaum bemerkbaren Achselzucken, als wollte er damit andeuten, dass ihm Treue von seines Freundes Gedächtnis zweifelhaft vorkäme. Der Doktor sah zornig, aber verwirrt aus, und Herr Payne starrte wild in das strahlende Gesicht des staunenden Pickwick. »Mein Herr«, begann der Doktor, sich plötzlich an Herrn Tubman wendend, in einem Tone, der diesen Gentleman ebenso sehr erschreckte, als hätte ihn plötzlich eine Natter in die Ferse gestochen. »Sie waren gestern Abend auf dem Balle?« Herr Tubman antwortete mit einem schwachen »Ja«, fortwährend auf Herrn Pickwick blickend. »Diese Person war Ihr Begleiter?« fragte der Doktor weiter, auf den Fremden zeigend, der keine Miene verzog. Herr Tubman gab es zu. »Nun, mein Herr«, sagte der Doktor zu dem Fremden, »ich frage Sie noch einmal in Gegenwart dieser Herren, ob Sie mir Ihre Karte geben und als Mann von Ehre behandelt sein, oder ob Sie mich in die Notwendigkeit versetzen wollen, Sie auf der Stelle persönlich zu züchtigen.« »Halten Sie inne, mein Herr«, sagte Herr Pickwick. »Ich kann wirklich nicht dulden, dass die Sache weitergetrieben wird, ehe Sie mir irgendeine Auskunft geben. Tubman, erzählen Sie den Vorfall.« Also feierlich aufgefordert, berichtete Herr Tubman die Sache mit wenigen Worten. Das Entlehnen des Rockes berührte er nur leicht. Einen großen Nachdruck legte er darauf, dass es nach dem Mittagessen stattgefunden hätte, deutete flüchtig auf eine kleine Reue über sein eigenes Betragen hin und überließ es dem Fremden, sich zu rechtfertigen, so gut er könnte. Dieser war eben im Begriffe, es zu tun, als ihn der Lieutenant Templeton, welcher ihn bisher mit Aufmerksamkeit betrachtet hatte, mit großer Geringschätzung fragte, »Habe ich Sie nicht auf dem Theater gesehen, mein Herr?« »Oh ja«, erwiderte der Fremde unbefangen. »Er ist ein wandernder Schauspieler«, sagte der Lieutenant verächtlich, indem er sich an Dr. Slammer wandte. »Er tritt in dem Stücke auf, das morgen die Offiziere des 52. Regiments in Rochester aufführen lassen. Sie können in der Sache nicht weitergehen, Slammer. Unmöglich!« »Nein, unmöglich«, sagte Payne pathetisch. »Es tut mir leid, Sie in diese Unannehmlichkeit versetzt zu haben«, sagte Lieutenant Templeton, sich an Herrn Pickwick wendend. »Erlauben Sie mir übrigens, Ihnen zu bemerken, dass der sicherste Weg, in Zukunft dergleichen Auftritte zu vermeiden, größere Vorsicht in der Wahl Ihrer Gesellschaft sein wird. Guten Abend, mein Herr.« Und rasch verließ der Lieutenant das Zimmer. »Und mir, erlauben Sie Ihnen zu bemerken, mein Herr«, versetzte der reizbare Dr. Payne, »dass ich, wenn ich Templeton oder Slammer gewesen wäre, Sie und die sämtlichen Mitglieder dieser Gesellschaft beohrfeigt hätte. Ja, das hätte ich insgesamt. Mein Name ist Payne, mein Herr, Dr. Payne vom 43. Regiment. Guten Abend, mein Herr.« Die vier letzten Worte sprach er in einem lauten, nachdrücklichen Tone und schritt sodann mit stolzer Würde aus dem Zimmer. Ihm folgte Dr. Slammer schweigend und nur einen Blick voll Verachtung auf die Gesellschaft werfend. Zorn und Wut hatte während der eben erwähnten Ausforderung Herrn Pickwicks edle Brust beinahe bis zum Zerspringen seiner Weste geschwellt. Er stand regungslos mit stieren Blicken da und erst das Knarren der Türe brachte ihn wieder zu sich selbst. Mit wutentbrannten Blicken und funkelnden Augen sprang er auf. Seine Hand hatte die Türschnalle gefasst und im nächsten Augenblicke würde sie den Dr. Payne vom 43. Regiment an der Kehle gepackt haben, hätte nicht Herr Snodgrass seinen verehrten Lehrer am Rockschoße ergriffen und zurückgezogen. »Haltet ihn«, rief Herr Snodgrass, »Winkel, Tubman, er darf sein kostbares Leben nicht in einer solchen Angelegenheit aufs Spiel setzen.« »Lassen Sie mich gehen«, sagte Herr Pickwick. »Haltet ihn fest«, schrie Herr Snodgrass, und durch die vereinten Kräfte der sämtlichen Gesellschaft ward Herr Pickwick in einen Armstuhl gedrängt. »Ihn ruhig lassen«, sagte der grün gekleidete Fremde. »Branntwein und Wasser, feuriger alter Herr, einen Schluck einmal kosten. Ah, Kapitalstoff!« Nachdem der Fremde den Inhalt eines vollen, von dem trübsinnigen gemischten Glase gekostet, führte er es an Pickwicks Lippen und im nächsten Augenblicke war der Rest vollends verschwunden. Es trat eine kurze Pause ein, das Getränk hatte indessen seine Wirkung getan und das freundliche Gesicht Herrn Pickwicks nahm schnell den gewohnten Ausdruck wieder an. »Diese Menschen verdienen nicht, dass sie Notiz von ihnen nehmen, Sir«, sagte der Trübsinnige. »Sie haben recht, Sir«, versetzte Herr Pickwick, »Sie verdienen es nicht. Ich schäme mich, dass ich mich so weit vergessen konnte. Ziehen Sie Ihren Stuhl zu mir an den Tisch, Sir.« Der Trübsinnige tat es. Der Kreis versammelte sich wieder um den Tisch und die frühere Eintracht fand sich wieder ein. In Herrn Winkles Brust schien indes noch ein heimlicher Unmut zurückzubleiben, welcher vielleicht von der temporären Entwendung seines Rocks veranlasst werden mochte, doch es ist kaum denkbar, dass ein so geringfügiger Umstand auch nur ein vorübergehendes Gefühl des Missbehagens in der Seele eines Pickwickiers sollte hervorgerufen haben. Abgesehen von diesem war übrigens die Heiterkeit wieder völlig hergestellt und der Abend endete auf dieselbe trauliche Weise, wie er begonnen hatte. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 26. Februar 2025.